Ja, ich bedanke mich für die Einladung und bin nach exakt einem halben Jahrhundert wieder in Freiburg, weil ich hier 1965 angefangen habe zu studieren. Aber ich halte kein Referat über Generationssoziologie, sondern möchte sagen, zunächst, was ich sagen möchte. Zunächst, die Einladung ist ja raus. Zunächst werde ich versuchen zu umreißen die Topik bei Freud, es, ich, über ich, weil das die Folie ist, auf die hin ich die Adorno-Lektüre wiedergebe. Und im zweiten Teil dann Adornos Konsonanzen mit Freud und Adornos Dissonanzen mit Freud. Die Einladung hatte zwei Sätze, zwei Zitate, die ich vorsorglich nochmal vorlese und auf die ich am Ende wieder zurückkomme. Freud über das Programm der Psychoanalyse. Ihre Absicht ist es ja, das Ich zu stärken, es vom Über-Ich unabhängiger zu machen, sein Wahrnehmungsfeld zu erweitern und seine Organisation auszubauen, sodass es sich, das Ich, neue Stücke des Es aneignen kann. Wo es war, soll ich werden. Das ist der berühmte programmatische Satz. Wo es war, soll ich werden. Es ist Kulturarbeit etwa wie die Trockenlegung der Zuiderzee, also in den Niederlanden. Das heißt entfeuchten. Das Ich ist sozusagen ein Entfeuchtungsvorgang. Adornos in einem ganz anderen Kontext. Replik. Nach der Sprache der Psychoanalyse gehörten im emanzipierten Werk der Kunst Ausdruck und Konstruktion so zusammen wie es und ich. Ausdruck also es, sozusagen der feuchte Teil, und ich, Konstruktion, der etwas trockene Teil. Könnte auch sagen Anatomie und Physiologie. Und jetzt verschiebt Adorno, ich vermute wohl wissend, aus dem Wo macht der Adorno ein Was. Das sollte man nicht überlesen. Bei Freud heißt es, wo es war, soll ich werden. Und bei Adorno heißt es, was es ist, soll ich werden. Was es ist, das ist eine andere, eine ist sozusagen eine Geografie. Und das andere ist eine Substanz erläutern. Und dann das längere Zitat gehe ich jetzt nicht durch, weil es Inhalt wird. Fährt dann fort. Aber das Ich ist von seiner Kardinalsünde nicht zu heilen. Das Ich ist von seiner Kardinalsünde nicht zu heilen. Worin besteht die Kardinalsünde? Dass das Ich, so wie es bisher sich organisiert hat, eine Form von Herrschaft ist. Und zwar, Sie kennen ja alle das Wort Selbstbeherrschung. Nicht? Und das Ich als Form von Herrschaft, so hat das Freud nicht gesehen. Und das Ich als Form, das Herrschaft gewinnt und sich das Es unterwirft. Und Adorno fährt dann fort, so kann es nicht heilen, das Verhältnis zwischen Es, zwischen Natur und Geist, sondern nur indem das Ich mit dem Es sich versöhnt, wissend und aus Freiheit dorthin begleitet, wohin das Es will. Das ist also das nun ein bisschen zunächst apokryph geheimnisvolle Thema. Ich komme zunächst zur berühmten zweiten Topik. Topos heißt der Ort, Topik ist die Ortsbestimmung. Bei Freud, die zweite Topik. In der ersten Topik ist nur es, was es ist, sage ich noch, und ich. Und ab der 20er Jahren entwickelt er die dritte Kategorie, nämlich das Über-Ich. Damit erweitert Freud die bis dahin doch eher klinische Psychoanalyse in Kulturtheorie. Und Über-Ich, kann man vereinfacht sagen, sind die Repräsentanzen der Gesellschaft in uns. Das ist das Über-Ich. Zunächst mal das familiale Über-Ich, die familiale Autorität, sozusagen die signifikanten anderen und dann alle anderen Autoritäten und Herrschaftsformen, die in uns präsent sind. Man sollte immer ins Auge führen, dass Freud, und das macht den Reiz seines Theorems und seiner Arbeit aus, ein Konflikttheoretiker ist. Und das ist sehr von Vorteil, mit dem Konfliktparadigma zu operieren. Das wichtigste Wort ist, weil es ja ursprünglich eine Heilungspraxis war, die Psychoanalyse, das wichtigste Wort ist Symptom. Das wichtigste Wort ist Symptom. Und die Frage ist immer, Symptome kurieren oder die Ursachen der Symptombildung anzufassen. Symptom leitet sich von dem Wort Piptein ab, heißt fallen. Und Ptoma oder Ptosis ist der Fall. Und Symptom ist, was zusammenfällt. Sym ist zusammen, Symphonie, nicht? Synästhesie und so weiter. Das heißt, was in einem Zustand zusammenfällt. Und im Zustand des Symptoms fällt zweierlei zusammen. Und das ist ein Konflikt. Es ist zumal der Konflikt zwischen Natur und Geist als Herrschaft, drückt sich im Symptom aus. Der Konflikt zwischen, ich mache es anders, Wunsch und Versagung. Das heißt, die Freudsche Lehre kulminiert in Symptomlehre, in dem Konflikt zwischen das, was man sich wünscht, und dem, was die Kultur einem an Versagung antut, wenn sie es lieber wollen, dann das Wort Triebverzicht. Nach Freud beruht alle Kultur auf Triebverzicht. Die Frage ist, wie wird der Konflikt gelöst? In der bisherigen Weltgeschichte die Frage in Richtung auf Wunsch oder auf Versagung. Und man wird ganz einfach sagen können, bei Freud in Richtung auf Versagung. Freud sieht es so, dass anders als über Triebverzicht, und auch die Sublimierung ist ein Triebverzicht, nur eine verfeinerte Form, alle Kultur aufruht. Was bisher. Ist Sublimierung? Sublimierung ist, ich möchte mit einer Frau schlafen, habe aber keine, und schreibt dort stattdessen ein Gedicht. So etwa muss man sich das vorstellen. Oder eine Frau sagt, ich habe keinen Mann, und komponiert ein Lied. Das ist Sublimierung, also Verfeinerung und Verschiebung. Verschiebung, es ist auch eine Versagung, man muss es auf ein anderes Feld verschieben. Ja? Sublimierung als Verschiebung, Verfeinerung des Wunsches, des Triebes. Gut. Symptomsphären hat Freud in seinem Werk untersucht. Ich nenne sie die Fehlleistungen. Das ist ein Symptom, das ist ein Konflikt zwischen Wunsch und Versagen. Da gibt es das schönste Beispiel von ihm. Da hat er einen Fall gehabt in der Klinik, und wo der Freud dann sagte, also das muss irgendwas mit dem Unterleib zu tun haben. Und der wehrt ab, der Patient, und sagt, das müsste ja zum Vorschein kommen. Das ist eine Fehlleistung. eine Fehlleistung ist tagtäglich für uns alle. Wir sind reichlich mit Fehlleistungen gesetzt. Und wenn man Freud über Fehlleistungen liest, beobachtet man sich selber und schmunzelt auch einigermaßen über sich selber, wie häufig das ist. Symptom. Der Traum ist ein Symptombereich. Die Übersetzung für Traum ist, der Traum ist eine Wunscherfüllung. Aber eben ein Traum. Dann empfehle ich der Witz und das Unbewusste, der Witz als Symptombildung. Dort ist der wichtigste Satz: Je höher die Promillezahl, desto primitiver die Witze. Niemals bei Akademikern, Freiburger Akademikern sowieso nicht. Das weiß ich schon. Und das dritte ist dann die allgemeine Neurosenlehre. Wenn man die verschiedensten Symptome hat, sich kratzt, sind 1000 Symptome. Da kann man trotzdem arbeiten und was lesen. Und manchmal ist man aber so gehemmt, so viel Neurosenausbildung. Neurosen sind Ausdruck eines Konflikts zwischen Versagung und Wünschen. Das S, manche sagen Es, das kann man auch länger sprechen, ist einmal Triebsphäre im Sinne des Biochemischen und darin verschränkt, gehört zum S das Unbewusste. Und ich übersetze das Unbewusste mit den beschädigten Trieben. Mit den beschädigten Trieben, mit den Regungen, die domestiziert worden sind und die man nicht äußern durfte. Dafür können Sie dann es so sagen, dass das S eine Verschränkung zwischen Bios ist und verdrängtem. Bios und verdrängtem Trieb. Freud sagt, das arme Ich, und wir haben alle eins, der eine stärker und der andere schwächer, das pendelt halt zwischen Ich-Stärke und Ich-Schwäche. Zitat Freud, das arme Ich hat es mit drei gestrengen Herren zu tun. Mit drei gestrengen Herren. Finden Sie in dem Kapitel Neue Vorlesungen zur Psychoanalyse in Wien gehalten. Und das Kapitel Zerlegung der Persönlichkeit, das empfehle ich immer. Zerlegung der Persönlichkeit. War das eine Wortmeldung oder? Nein. Das arme Ich hat es mit drei gestrengen Herren zu tun, die es sozusagen vermitteln muss, die es sozusagen miteinander in übereinklingen muss. Die drei Herren, die drei Zwingherren sind die Außenwelt. Da können Sie hinschreiben, das Realitätsprinzip knüpft sich daran. Die Außenwelt. Das zweite ist inklusive Natur. Das zweite ist das Über-Ich, da können Sie kurzerhand sagen Gesellschaft, kurzerhand Gesellschaft. Und das dritte ist das S, habe ich schon angedeutet, mit dem Verdrängten und dem Bios. Was das Über-Ich angeht, mag es genügen, Über-Ich, und man muss sich das tatsächlich als topische Hierarchie vorstellen, so wie der Marx Basisüberbau hatte, so hat der Freud auch das Über-Ich als Gesellschaft, und es ist sozusagen die verinnerlichte Gesellschaft und deren Verhältnisse, deren Herrschaftsformen. Das ist das Über-Ich, schön beschrieben bei einem orthodoxen Freudianer, nämlich orthodoxe Freudianer findet man in der Psychoanalyse selten, heute sehr selten. Vielleicht gibt es auch nur einen Psychoanalytiker und das war Freud, aber darüber will ich jetzt nicht streiten. Bei Norbert Elias, Prozess der Zivilisation, da können Sie den okzidentalen Bildungsprozess des Über-Ich sehr schön beschrieben sehen, nämlich vom Fremdzwang zum Selbstzwang. Und hätte ich Zeit, den ganzen Abend, dann könnte ich das an den Pietisten rund um Stuttgart zeigen oder in Baden-Württemberg könnte ich es zeigen, sehr gut. Arbeitende Frauen in Betrieben zuerst rund um Stuttgart in die Betriebe kamen, schon im 19. Jahrhundert. Und jetzt übersetze ich vom Fremdzwang zum Selbstzwang. Oder ich könnte sagen, vom Peitschenhieb zum Gewissensbiss. Nicht? Denn früher den Sklaven musste man mit der äußeren Peitsche antreiben. Und wir treiben uns mit dem Gewissensbiss an. Und der ideale Gewissensbiss ist morgens, wenn Sie vor Schellen des Weckers aufwachen. Wenn Sie nicht vor dem Schellen des Weckers aufmachen, dann fehlt es Ihnen noch ein bisschen am internalisierten Über-Ich. Dann sind Sie noch nicht auf der Höhe der Zeit. Sie müssen sich also selbst bewatschen. Watch heißt ja to watch, schauen und die Uhr. Die Verinnerlichung der Uhr. Die Uhr als Zwangsform. Gut, die Topik ist von ihm dann ergänzt worden noch über das dynamische Modell, wie also es, ich in der Mitte, das arme Ich, er hat es immer mit einem Kasperle verglichen, das ist der ärmste Teil von uns, und über Ich, der Druck der Gesellschaft, wie das sozusagen der Trieb dynamisch zu erklären sei. Das primäre Interesse am S bei Freud ist natürlich nicht das Biochemische, sondern die Rekonstruktion all dessen, was verdrängt ist, also im eigentlichen Sinne das Unbewusste. Und wenn jemand sagt Unterbewusstsein, dann können Sie sicher sein, keinen Satz von Freud gelesen. Das ist keine Schublade, das Unterbewusstsein, sondern sozusagen es ist eine diffuse Form all dessen, was uns bestimmt, laut Freud, was wir aber gar nicht wissen und merken. Ihn interessiert der Anteil des Verdrängten am S. Und jetzt muss man den biochemischen Teil noch übersetzen, dafür hat er einen lateinischen Ausdruck, die Libido. Die Libido. Als unser aller Antriebskraft, das Libidinöse. Das können Sie übersetzen. Aus dem Lateinischen, mit Begierde, Lust, Verlangen. Daran, also ans S geknüpft, ist dann das Lustprinzip, das kollidiert mit dem Realitätsprinzip. Begierde, Lust, Verlangen. Die Römer sagen Gelüste und Ausschweifungen, klar. Willkür, Belieben, Wunsch, Laune, Hemmungslosigkeit, Zügellosigkeit, Frechheit. So haben das die Römer gesehen mit der Libido. Also das der Antriebskraft, in deren Zentrum das, der Sexualantrieb ist und offen, laut Freud, hin zum Somatischen. Sie dürfen nie vergessen, dass die Entstehung der Psychoanalyse eher kontingent ist, hätte auch anders kommen können. Freud hatte gehofft, dass alle psychoanalytischen Theorien zuletzt naturwissenschaftlich rückübersetzt werden können. Nebenher ist dann die Psychoanalyse entstanden. Er war Mediziner, Naturwissenschaftler, an dieser Stelle auch Positivist. Über Ich, zur Erläuterung, hat die Funktion eines Richters. Nicht, wenn Sie eine Handlung begehen, soll ich das machen, soll ich es nicht machen. Es ist Zensor im Ich, das Über Ich in uns als Person repräsentiert. Es funktioniert vor allen Dingen als Gewissen. Es funktioniert als Selbstbeobachtung und ist geschichtlich, hat sich gewandelt und auch verschärft, diese Selbstbeobachtung. Und das Über-Ich dient zur Idealbildung. Um es nicht so abstrakt zu machen, das Über-Ich, der Film, die Prominenz und Schauspieler, Schauspielerinnen versteht sich, sind Teil der Über-Ich-Bildung, die internalisiert und verinnerlicht werden. So möchte ich sein, wie James Dean. Also ich rede ja jetzt über die 50er Jahre. Also und das ist Teil des Über-Ichs, sozusagen Idealbilder, Normative und wird dann als innere Zensur, als innere Richterschaft nach innen genommen. Ganz wichtig an der Zensurinstanz ist die Entwicklung von Schuldbewusstsein und Schambewusstsein in uns. Also Schamvorstellung und die Schuldvorstellung, aber ich kann nicht heute über die Differenz von Scham- und Schuldkultur reden. Man kann das schon unterscheiden, Scham- und Schuldkultur. Was ist danach, wofür sorgt das Über-Ich in uns, die Gesellschaft in uns, dass wir lernen, auf uns Triebe zu Befriedigung von Triebe zu versagen, von Bedürfnissen und Wünschen? zumindest, dass wir auf sofortige Triebabfuhr verzichten. Also, dass wir sagen, ich studiere erst 10 Semester, was weiß ich, Biochemie oder Betriebswirtschaft und dann besorge ich mir ein Haus, 2 Pferde, 3 Frauen und 2 Autos. Oder 2 Männer oder wie man das auch will. Das heißt, Triebversagen ist ein Teil der Sublimierung. Ich versage das, vertage das, das muss gelernt werden. Das können Sie auch bei Norbert Elias historisch sehr schön nachsehen. Und so entsteht Kultur. Die Extremform, die es gibt, ist Selbstbeobachtungswahn. Das im Griechischen heißt das Hypochondrie. Leute, die sozusagen ununterbrochen sich beobachten. Dass wir uns alle beobachten, kann man auf jeder Toilette sehen, wo kein Spiegel ist, ist man enttäuscht. Und ich kenne Leute, die 2 Spiegel haben, dass sie von vorne und hinten sehen können. Also damit man sieht, damit man selber sieht, wie die anderen einen sehen. Das ist Teil des gelernten Über-Ich. Über-Ich wird übernommen durch Eltern und dann später durch andere Bezugspersonen. Das Ich, hatte ich schon gesagt, ist arm und abhängig. Erstens von den Ansprüchen des Es, von unseren Trieben. Ist das eine Wortmeldung? Ja. Akustisch. Und zwar, in welchem Verhältnis steht dann das Unterbewusstsein zum Über-Ich? Noch einmal, Unterbewusstsein, 1903 sagt Freud, Schluss mit dem Wort. Das ist kein psychoanalytisches Wort, das wird gebraucht, ist aber gänzlich falsch. Das Unbewusste zum Über-Ich. Noch ein bisschen warten. Okay, gut. Jedenfalls sinkt, so viel kann man sagen, ein Teil des Über-Ichs ins Unbewusste ab als beschädigter Trieb. Nicht? Also das Über-Ich sagt, das sollst du nicht, nicht. Keine Masturbation unter der Decke, da kriegst du Rückenmarkschwund. Also bin ich aufgewachsen in der Schule. Nicht? Weil das führt zum Rückenmarkschwund und dann bist du hier ein bisschen bekloppt. So, jetzt verdrängt man das und insofern geht ins Unbewusste, aber das ist die Auseinandersetzung oft zwischen Adorno und Freud. Ein Stück geschichtlicher Wahrheit oder geschichtlicher Sache sinkt hier ab. Aber nicht sozusagen direkt, sondern gespalten aus dem Symptom, als Konflikt zwischen dem, was Anspruch ist, und dem, was ich vertuschen muss, was ich mir versagen muss. Also es gibt eine Beziehung. Aber er hat keinen topischen Ort unterbewusst, im Sinne von Schubladen. Also Ansprüchen des Es ist das arme Ich getrieben, von den Befehlen des Über-Ichs in Ansprüchen. Und von den Forderungen der Realität, etwa Brot verdienen zu müssen. Ich also Widerstreiter zwischen Es, Über-Ich und Realität. Das Ich fungiert als Abwehrpol gegen das Es. Es muss dem Es, ich tue so, als seien es 3 Personen jetzt, einfach wie auf einer Szene. Es muss dem Es sagen, pass mal auf, jetzt nicht, sondern später. Oder überhaupt nicht. Und eine Ersatzbefriedigung, das Wort, also abverschieben irgendwo hin. Ich habe ja eins angedeutet. Es ist, dass ich Verarbeitungsinstanz des Über-Ichs, also aller Ich-Ideale, das, was uns aufgedrängt wird. Und das Ich ist eine Wahrnehmungsinstanz für die Realität und ist der Ort, wo sich Angstgefühle in Signale übersetzen. Das Realangst oder sozusagen hysterische Angst, diffuse Angst. Das Ich muss die Triebvorgänge binden und steuern. Ich lasse das Vorbewusste als Zwischenzustand hinein. Da hat Schnitzler mit Freud diskutiert. Also die Somnambulenzustände, Trance, Liebe, Verliebtheit, alles sowas lasse ich jetzt weg. Das sind diese Somnambulenzustände. Es ist ein ständiger Konflikt, laut Freud, zwischen diesen verschiedenen als Instanzen gedacht. Und die These von Freud ist, das Ich ist immer in Gefahr der Überforderung. Heute hat man einen englischen Ausdruck für Burnout. Ich habe mehrere Diplomarbeiten noch machen lassen gegen Ende meiner professoralen Zeit in Wien. Da haben sie klassischen Fall nicht. Die Menge der Arbeit führt zum Burnout, sondern die Ansprüche an sich selber, was man zu leisten vermag, das ist zweierlei. Nicht das faktische Quantum, sondern immer das Gefühl, das ist zu wenig. Also der Gewissensbiss, dass man zu wenig leistet. Oder dass man seine Leistungsideale zu hoch schraubt. Das ist eigentlich der innere psychische Konflikt und zum Burnout führt, auch im Alltag. Was wäre ich stärker nach Freud? Das Wissen um Konflikte in einem, in den Individuen. Nicht das Leugnen von Konflikten, nicht den Traum vom Harmonischen, nämlich das Wissen um Konflikte zwischen Essansprüche, Anforderungen der Gesellschaft und des Über-Ichs und der Realitätsanforderungen. Kurz gesagt, das Ich ist ein kleines Schlachtfeld. Das merken wir nicht alle Tage. Dass es eins ist, weiß die große Literatur wie der Hamlet von Shakespeare. Jetzt können Sie, wenn das in Konflikte sind, können Sie sagen, ich warte, hau den gordischen Knoten durch, verschiedene Reaktionen, die Sie dort haben. Das Ich als Wahrnehmungsort und Verarbeitungsort von Konflikten. Ja, und Sie können es daran sehen, wie anstrengend ist, dass in der Welt das Sofa eine große Verbreitung hat und das Bett auch. Weil das Ich ermüdet. Nicht nur physisch, sondern auch der Verbrauch an libidinöser Energie. Ich weiß nicht, ob Sie davon frei sind, aber das Schlafbedürfnis stellt sich sehr verschieden ein. Das ist je nach Individuum unterschiedlich. Bismarck brauchte 12 Stunden, Napoleon 4. Dazwischen etwa bewegt sich das. Aber die Ermüdung des Ich, weil es sozusagen so stark eingespannt ist. Wenn man so will, ist es immer der Kampf zwischen Lustprinzip zu machen und Realitätsprinzip, worin wir hineingestellt sind. Und die hohe Kunst, sagt Freud, ist, bevor man krank wird, sollte man sublimieren. Das ist sozusagen die mildeste Form von Krankheit, übersetze ich. Also etwa einen wissenschaftlichen Text lehnen oder sich mit der kritischen Theorie zu befassen als Dämpfung des Krankheitszustandes. Nehmen Sie das als Parodie. Wenn Sie je, ich lasse das dann durchgehen, dieses Zettelchen, wenn Sie je mit dem Bild konfrontiert, es gibt ganz wenig Zeichnungen, Freud hat die mal anfertigen lassen, die berühmte Zeichnung über Ich, es, über Ich, dann ist das falsch, wie es abgedruckt ist. In der Zwischenzeit weiß man es besser. Man hat das horizontal gelegt, dieses Ei. Horizontal, aus verlagstechnischen Gründen damals, weil sie mit der Seite nicht auskam. Freud wollte das vertikal haben. So entstehen dann viele Bücher, die nur sich darauf beziehen, wieso er das horizontal gemalt hat. Ja? Um das zu sehen, wie es in der Wissenschaft zugeht. Ich kann das sofort, dann hat man einen Blick, aber bitte stellen Sie es vertikal vor und natürlich das S sozusagen unten. Und das S, das Bios, das Unbewusste, Verdrängte, all dies verkehrt mit der Außenwelt immer über den Filter des Ich, des Vorbewussten und des Bewussten. Ich lasse einfach so rumlaufen. Dann wieder zurück, aber wie gesagt, vertikal. Vertikal bitte. Was die Zivilisationstheorie bei Freud angeht, so wäre mir das Wichtigste nochmal hervorzuheben, dass Freud auch eine Aggressionstheorie hat, die ein bisschen schwankend ist. Ist es sozusagen einlagernd in unsere Ausstattung zur Selbsterhaltung, also biologische Einlagerung, anthropologische, und oder ist es die Folge von Zivilisation? Das heißt, Freud ist durchaus der Meinung, Zivilisierung, ich sage ich allen, die Gramsci nie gelesen haben, aber seit 10 Jahren Zivilgesellschaft sagen, also als ich aufgewachsen bin, gab es das Wort überhaupt nicht. Das ist das erfolgreichste Wort überhaupt der kritischen Intelligenz, das Civil Society, Societat Civile. Nein, dass alle Zivilisierung das Aggressionspotenzial, ich will nicht sagen erzeugt, das ist diffus bei ihm, schwankend, aber zumindest steigert. Weil alle Zivilisierung laut Freud Triebverzicht und Triebunterdrückung ist. Muss man sich darüber im Klaren sein, die über die Zivilgesellschaft schwadronieren. Ich sage schwadronieren. So, insbesondere hat sich Freud befasst, und da bin ich auch gebeten worden, da nochmal das Licht drauf zu nehmen. Damit sind wir nochmal bei Ihnen, bei der Zwischenfrage, die Auflösung, die Zerlegung des S, das nicht ganz uninteressant ist. Und das wichtige Wort ist hier Partialtriebe. Partialtriebe. Also wir sind sozusagen ein Tripol, und das lässt sich alles auf Sexual- oder auf Aggressions-, was weiß ich, Trieb, sondern es ist amorph und mehrquellig. Das ist mir ein wichtiges Wort, Partialtriebe. Und über die Partialtriebe temporalisiert, verzeitlicht Freud seine Topik, die rumläuft. Diese Instanzenlehre, es, ich, über ich, temporalisiert, verzeitlicht sie, nämlich als ja, lebensgeschichtliche Entwicklung oder, wie man heute sagt, Sozialisationsparadigma. Der Freud hätte sich nicht mehr so viel Gedanken machen brauchen über Sozialisation. Ich habe den Studenten immer am Schluss gesagt, ich komme mit 4 Worten aus, wie heute sozialisiert wird, vom Nabel zum Kabel. That's all. Dazwischen passiert schon noch was, aber im Grunde genommen läuft es da hinaus von einer Abhängigkeit in die nächste. Sozusagen vom Significant Other der Mother, nicht, zum Generalized Other von Google oder wo auch immer. Also von den Konzernen. So einfach ist das. Gut, also geschenkt. Also alle Kulturentwicklung, Zivilisationsentwicklung ruht auf Trieb, Verzicht, Versagen, Verschiebung, Sublimierung, Verfeinerung. Das hat gute Gründe, und das können Sie in anderen Passagen, im Passagenwerk bei Benjamin nachlesen. Das Wort Kultur leitet sich von dem Wort Kulta ab. Kulta, C-U-L-T-R. Und Kulta heißt auf Deutsch Messer. Ja? Also Vernunftmesser oder Willkommensmesser hieße das eigentlich. Die Willkommenskultur. Kulta heißt Messer. Weil sie für den Weinbau ein Messer brauchen, um sozusagen das Essgeschrüpp, ja, das Wild wächst, sozusagen zu schneiden und zu hegen. Das ist der Weinbau hat ein Messer. Aber Sie kennen die Ambivalenz des Messers, damit können Sie Weinstöcke bearbeiten, als auch jemand erstechen. So ist das mit dem Kultur und mit der Kultur. Das ist eigentlich gemeint. Für die Frauen gibt es das Wort Kultur, ist der Beschneider, Messer, also im Sinne von Weinbauer, als Ort für Zivilisation, immer Wein. Nur die zivilisierte Gegend sind Weingegenden, also die halbwegs harmonisch zivilisiert sind. Und Kultrix ist die Frau, die nicht mit dem Messer umgeht, sondern das ist, die für den kultischen Dienst zuständig ist und für die Betreuung von Männern, das hat Wagner gewusst, das Semter-Phänomen. Sieche Männer werden von einer Kultrix betreut. Das kennt man von der Krankenschwester. Das ist ja ein ziemlich männlicher Beruf. Also, ich bin bei der Temporalisierung. Und da ein paar Bemerkungen zu dem Schicksal der Partial... Ich muss auf die Uhr schauen, Tempo machen. Schicksal der Partialtriebe. Die erleiden ein Schicksal. Ich nenne gleich Partialtriebe. Der Ausgangspunkt und den Begriff nehme ich jetzt von Adorno. Ist die Vielheit der Partialtriebe, die nicht zurechtgeschnittene, Sie können an eine Hecke denken, nicht? Eine schöne Hecke wird geschnitten. Der französische Barockgarten wird ganz fein geschnitten nach geometrischen Formen. Der englische Garten versucht sozusagen die Esszustände wiederherzustellen und versucht einen Wildwuchs, aber künstlich einen Wildwuchs wiederherzustellen. Kurzum, also die Vielheit der Partialtriebe, der Teiltriebe, die sozusagen im Sozialisationsprozess, frühkindlich bis jugendlich, in eine Form gebracht wird. Und wer etwas in eine Form bringt, muss wegschneiden. Es geht gar nicht anders. Weg, wegschneiden. Nicht beschneiden, ich habe wegschneiden gesagt. Nicht? Muss die äußeren Form, muss die Triebe abschneiden damit und so weiter und so weiter. Da ist es ja, wir sind eben beigekommen an der Forstwirtschaft, da kann man sich, eben bin ich vorbeigeführt worden, da kann man sich erkundigen, wie das mit den Trieben ist, die sozusagen von der Heckenschere beschnitten werden. Also, das Schicksal der, wörtlich das Schicksal, das jetzt folgt, Schicksal der Partialtriebe, ihre Vielheit. Sie werden erstens gestutzt, ich nenne nachher einige, und zweitens werden sie funktionalisiert. Wenn Sie sich das nur mal in den Kopf nehmen, danke. Gestutzt und funktionalisiert. Und drittens zentriert. Also gestutzt, die Partialtriebe funktionalisiert und zentriert. Worauf werden sie zentriert? Auf die Reproduktion der Gattung, auf den Fortpflanzungstrieb. Der ist im Grunde genommen, Schopenhauer sagt, das ist ein primärer Trieb. Freud ist da nicht so sicher. Es muss erst gelernt werden. Die Phase nennt man die genitale Sexualität, also mit Ausgang der Pubertät. Das ist die Zentrierung. Und da muss man anderes stutzen. Was man stutzen muss, sage ich gleich. Und man muss sozusagen die Partialtriebe auch, die Essantriebe, die Wünsche, alles dies, was ist, gleichsam umfunktionalisieren auf die Reproduktion der Gattung. Nahezu alle Gesellschaften kennen leise Formen von Biopolitik. Alle. Leise Formen von Biopolitik. Ich rede aber jetzt nicht um die Auffüllung der Arbeitspopulation in Deutschland. Das ist ein ganz anderes Thema. Die Partialtriebe, was geschieht mit ihnen? Ich will das zunächst erstmal als kurze Thesenrahmen. Was geschieht mit ihnen? Ich bin immer schon aus der Sicht von Adorno das herausgefiltert. Sie werden geduldet, die Partialtriebe. Also etwa lutschen. Ja, ich nehme mal ein, damit man endlich weiß, was ein Partialtrieb sein könnte. Oder auch die Lust am Beißen. Das gibt es sogar auf Fußballplätzen. Die Lust am Beißen. Sind immer ambivalent. Die Brustwarze der Mutter lutschen und beißen, das schwankt. Ja, wir können es da nicht an erinnern, muss man sich von anderen erzählen lassen, wie dem so ist. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also bei mir ist das schon abgesunken, ja, ins Unbewusste. Ich muss sozusagen das Über-Ich fragen, sag mal, wie ist denn das eigentlich gewesen? Ne? Dann erfährt man es, wenn sich jemand traut, zu fragen und zu antworten. Das heißt, Partialtriebe werden nur noch geduldet nach dem Zuformen der gesamten Triebstruktur, der amorphen, vielgliederigen, vielquelligen, vielgestaltigen, nur noch geduldet mit Blick auf die Reproduktion der Gattung, die Genitalerotik, die Genitalsexualität. Wo wird geduldet? Wir kennen den Ausdruck so wie ich, ist ein Freudscher Ausdruck, als Vorlust. Als Vorspiel wird es noch geduldet, da darf sie noch Mätzchen machen. Ja? Aber es soll nachher zum Coitus führen und nicht den zum Interruptus, weil der ist biopolitisch in keiner Kultur in Ordnung. Das nennt man Onanie. Der Onan ist der, der mit einer Frau schläft, aber dann wieder kurz vorher unterbricht, weil er noch keine Parisade hatte. Also wenn Sie die Bibel kennen, dann können Sie das genau lesen, dass das nicht selbe ist wie Masturbation. Geht Kraut und Rüben bei den Leuten durcheinander. Es ist geduldet als Vorlust, nicht sozusagen als Zweck der Lust oder als in sich, als Selbstzweck der Lust. Auf dem Wege zum Coitus ist es geduldet. Freud hatte einen Enkel, der ist Lucian Freud. Ich hatte das Glück, zweimal die Ausstellung zu sehen in Wien. Der zeigt, wie das ausschaut nach dem Coitus. Und Adorno hat in Minima Moralia auch so einen kleinen Splitter. Postcoitum triste, wehrt sich heftig dagegen und sagt, das hängt von dem Coitus ab, ob man danach triste ist. Zweitens, also Geduld als Vorlust und verpönt als Perversion. Das ist mir jetzt wichtig. Also ich argumentiere schon von Adorno ein Stück hier, aber Freud ist gleichzeitig Freud, völlig übereinstimmend an dieser Stelle. Die Diagnose ist übereinstimmend, bis auf einen Punkt. Nur welche Schlussfolgerung man daraus zieht, da ist die Differenz zwischen beiden. Also verpönt als Perversionen. Und Adorno hat da den Einwand, ohne Fetischismus kein Glück. Das war nicht der Vertreter der Nacktkörperkultur auf Sylt unter Eurythmie, die so nah an der Euthanasie ist. Ja, ich habe jetzt übertrieben. Partialtriebe temporalisiert, verzeitlicht heißt Phasenmodelle, die heute noch, auch von denen, die mit Psychoanalyse nichts auf dem Hut hat, auch von Psychologen, Psychiatern und so weiter, im Großen und Ganzen übernommen werden, natürlich verfeinert. Das erste ist immer der Selbsterhaltungstrieb, das ist der Wunsch auch des Säuglings, natürlich sich zu ernähren. Das heißt, der Partialtrieb saugen ist immer, wie manche andere auch, gekoppelt mit Selbsterhaltungskomponenten des Organismus, der gleichzeitig mit Lust verbunden sein kann. Später ist das nicht mehr so. Es ist also, ich mache es einfach, weil die immer wieder mal variieren, modifiziert werden. Die Hauptstufen, sage jetzt auch nichts über die Lebensalter, weil das heftig debattiert wird und offenkundig auch kulturspezifisch ist. Die sogenannte orale Phase, da haben Sie den Zusammenhang auch zwischen Essen und Lutschen. Dann die anal-sadistische Phase, die wird manchmal also mit, also noch moduliert mit narzisstischer Phase, also Selbstliebe, ganz stark autoerotisch, diese Komponente. Dann die phallische Komponente, die sogenannte ödipale Phase, ich gehe jetzt weder auf Mann und Frau und den Dark Continent ein, nur die Phasen genannt. All das läuft hinaus bis zur genitalen Phase im Ausgang der Pubertät bei Männlein und Weiblein, die je dann, wie würde die Kanzlerin sagen, ihren Beitrag zu leisten haben. Ja, man muss ja nur noch einen Beitrag leisten zu allem. Wird zentriert und noch einmal, alle libidinösen Elemente der Partialtriebe werden instrumentalisiert dafür, also das ist das Über-Ich, generelle Leitbild. Und alle Abweichungen davon sind entweder Perversionen, das heißt, alle Partialtriebe verfestigen sich als Perversionen, da ist was dran, das ist gar keine Frage, man sich davon nicht mehr lösen kann. Und alle Zentrierung ist gleichzeitig eben auch stützend, dass man auf andere Dinge verzichtet. Also noch einmal, orale Phase, anale Phase, anal-sadistische Phase, also etwas, wer wird gerne rein, um das mal deutlich zu sagen, nicht? In die Hose scheißen ist weitaus angenehmer, als wenn man mit der Uhr dazu gezwungen wird, erstmal am Pissbot zu gehen und dann selbstständig aufs Klo und nicht wartet, bis man in die Windel geschissen hat. Ein ausgesprochen triebverzichtiges Form. Ich weiß nicht, vielleicht war es bei Ihnen anders, weiß ich nicht. Vielleicht sind Sie schon, brauchen Sie gar keine Windeln, kann ja schon sein, weiß ich nicht. Und von daher verfreut schon an dieser Stelle eine enorme Rhythmisierung, das Über-Ich-Lernen, man scheißt nicht auf die Straße wie der Hund. Ich denke, dass die meisten Hundehalter sich freuen, dass wenigstens der Hund frei ist zu scheißen wurde, ja, den man an der Leine hat. Also da könnte ich jetzt einiges sagen. Das Lernen mit Muskulaturen. Umgang mit Muskulaturen, Selbstbeherrschung des ganzen muskulären Apparats. Das ist in der anal-sadistischen Phase und die Lust, manche haben in Zeitungen am Klo. Und da ist noch sozusagen die Erinnerung und die Freude an, an diesen Partialtrieb, der noch nicht vollständig domestiziert ist. Ja, also es beginnt die Organisation und den Einsatz aller Instrumente und Funktionalisierung der Einzelnen. Partialtriebe und erogene Zonen ist noch zu thematisieren. Wenn ich zu lang mache, ich bin noch gar nicht so lang, wenn ich zu lang mache, dann darf man schimpfen. Freud zerlegt auch dieses nochmal, was ist ein Trieb? Ein Trieb ist bereits eine unbewusste Repräsentanz von Reizquelle. Das ist ein Trieb. Es gibt eine Reizquelle, ja, da gibt es einen schönen Ausdruck, den kennt man schon aus dem Kino, erogene Zonen. Laut Freud sozusagen alle Zonen erogen, aber dann gibt es katexochen, also vorzugsweise erogene Zonen. Muss ich jetzt nicht anmalen, ich bin ja auch kein Biologielehrer. Also vorzugsweise. Und das sind die Reizquellen, und wenn die gereizt werden, entwickeln sich dort sozusagen Triebpflänzchen, Partialtriebpflänzchen. Dort. Und Trieb ist einer der Begriffe der Abgrenzung des Seelischen vom Körperlichen, aber nicht Totalscheidung, sondern die Repräsentanzen und die Vorstellungen sind natürlich gebunden an diese somatischen Prozesse und Quellen. Und jetzt sagt er, muss man noch zwischen Quellen unterscheiden, also vorzugsweise erogene Zonen, und zwischen Triebzielen und dann später ist dann von Abraham und Anton über die Partialobjekte für die Rede. Wenn sie sich verhärtet zum Fetischismus, dann kann man im Geschäft Schuhe kaufen. Und dass die Verhärtung des Partialtriebs sich durchaus auch auf die Schuheverlängerung weiß noch jeder Schuhproduzent, namentlich italienische, in Wittenberg weniger. Wittenberg Luther sagt ihm das ja. Die Körperorgane, Körperzonen sozusagen, da ist, hoffte er, biochemische Analysen. Wir wissen ja auch heute ein bisschen mehr. Testosteron, was es da alles gibt, interessiert mich nicht. Das lasse ich mir immer sagen, wenn ich was da brauche. Sollen andere forschen. Und es sind die Stellen, an denen sich dann an den Partialtrieben, so Freud, Perversionsneigungen ergeben können. Etwa Mundhöhle, Afteröffnung und dergleichen. Da ich politisch korrekt bin, fahre ich hier nicht weiter an dieser Stelle. Die Hysterisierung sind auch diese Stellen. Wenn da zu stark ein Verzicht ist, dann sind das Stellen, wo es Hysterisierung gibt. Sie kennen Juckreiz. Freud hatte seine Auffassung, wann der entsteht. Nicht nur aus ökologischen Gründen. Gut. Das Auge ist eine extrem erogene Zone. Da sollte man nicht zu reiben, dann tut es weh. Aber es ist die zwei Lüste, Schaulust und Zeigelust. Bei Kindern, das ist hinreichend untersucht. Schaulust und Zeigelust. Man sieht die tagtäglich, sonst könnte kein Modegeschäft bestehen. Nicht ein einziges. Und wer ins Schwimmbad geht, ich tue es nicht mehr, aber ich weiß es von früher, weiß, was Schaulust und was Exhibitionslust bei Freud gemeint ist. Und die Haut natürlich ist eine vorzügliche Stelle. Katexochen, das schreibt das Griechisch, kein Mensch schreibt es rein, wie es heißt. Die Äußerung der infantilen Sozialität, jetzt komme ich zum Partialtrieben, nimm eins heraus. Es ist das Ludeln. Ob da Luder sich von ableitet, weiß ich nicht. Wonnesaugen ist das Ludeln. Das Ludeln oder Lutschen. Eis am Stiel. Ich könnte ja jetzt ein bisschen über Eis am Stiel reden, aber ich würde das nur andeuten, nicht? Lutscher heißt das sogar. Ludeln, Lutschen. Greiftrieb, Ohrläppchen zucken, ist heute eine Meditationsübung von Skifliegern. Ja, Meditationsübung, das ist dann ein bisschen so. Muss Lust, ich kann nichts dazu sagen. Alle Formen der reibender Berührung oder die Kombination, also alles sozusagen, was Hitze und Wärme erzeugt. Und dann sagt Freud nach allen diesen Dingen, es ist nicht gut, sexuell und genital zu verwechseln. Das ist wichtig jetzt. Das ist richtig. Und Adorno sagt, dass alle Sexualität viel zu stark zugerichtet wird auf die genitalen Funktionen der Reproduktion der Gattung. Kritische Theoretiker sind nicht besonders kinderproduktionsfreundlich. Jedenfalls mein Lehrer war es nicht, der wiederum Lehrer von Adorno war. Nicht? Achten Sie mal drauf, aber das ist hier für jemand, der Anekdoten gerne schreibt. Wieso nicht? Also sexuell oder Sexualität nicht identisch mit Genitalität. Genitalität sozusagen auf diese Reproduktionsaufgabe der Gattung. Und dann haben sie ein wunderbares in seinen drei Abhandlungen zur Sexualtheorie eine wunderbare Fußnote. Oder zwei. Hier erweist sich bereits, was fürs ganze Leben Gültigkeit hat, dass sexuelle Befriedigung das beste Schlafmittel ist. Offenkundig klappt das in Deutschland nicht, weil nämlich die Zunahme an Tabletten exorbitant ist. Morgens braucht man Vitaltabletten, ja, abends Fernsehen, vorabend Fernsehen. Mich interessiert überhaupt nicht, kein Film, kein gar nichts, sondern nur die Werbung, wenn ich Bescheid weiß. Und abends sozusagen Schlaftropfen. Ja. Und das andere ist, dass nicht alle Küsse gleichen einem Lutscherli. Oder nach Freud, es gibt Kussfeinschmeckerinnen und Kussfeinschmecker. Auch da ist noch ein Unterschied. Ist aber alles Partialtriebteil, Mundhöhle. Und die Küsse sind später erlaubt als Höflichkeit oder Eröffnung des Flirts. Ja, auf die Wange ist was anderes. Als er sie in Freiburg studiert habe, hat sich noch kein Mann auf der Straße und Mann und Frau rechts und links geküsst, wie das heute unüblich ist. Das ist irgendwie aus dem Balkan gekommen, glaube ich, wenn man das kulturhistorisch rekonstruierte. Also als hier Heidegger noch emeritiert war oben und da hätte sich jemand am Flur, hallo Hans und so hin und her, da hätten die gedacht, na, muss der ins Heim, ins irgendeine Anstalt, ja? Muss der resozialisiert werden. Ja, ich mache das deutlich, wie, ich habe es ja auch gelernt mit der Zeit dann, ja, gut. Und das Ganze läuft hinaus nochmal, das, was erinnert man dann? Man erinnert zweierlei. Unbewusst über ich. Man erinnert einerseits, ist dem Trieb, dem Wunsch, der Lust nachgekommen worden oder gab es sozusagen eine internalisierte Zensur und im Verdrängten haben sie Zusammenprall von über ich und dem Unbewussten. Im Verdrängten, das ist ja Zusammenprall. Nicht? Und das arme Ich schiebt es nach unten, man war, wollte es ja nicht gewesen sein. Und was Lust macht, das ist jetzt Freud auch wichtig, das sehnt sich nach Wiederholung. Weiß man von kleinen Kindern, wenn man schaukelt. Die Schiffschaukel früher, aber da die Lust ausstirbt, glaube ich, stirbt auch die Schiffschaukel aus. Früher auf der Kirmes war Schiffschaukel für Kinder die kleine und nochmal und nochmal und nochmal. Oder das Schaukeln, das, aber das können Sie in der Traumanalyse nachsehen. Das, und wichtig ist bei den Partialtrieben, sie entstehen ursprünglich im Zusammenhang mit Nahrung, also oder Defekation. Mit Input, wenn Sie so wollen, oder mit Output, mal um es kybernetisch auszudrücken. Daran sind diese Partialtriebe in die verschiedensten Formen geknüpft. Alle differenzierten Formen und eben lange Zeit autoerotisch. Freud sagt, die orale Phase können wir, wenn wir wollen, auch die kannibalische nennen. Klar, Nahrungsaufnahme. Ja? Und da gibt es eben Gruppensex und das ist zusammen essen gehen, schön essen gehen. So eine Art Gruppensexualität. Ja, nicht so wirklich. Und dann werden eben Objektwahlen vollzogen. Und gesund, Anführungszeichen, das ist ja fließend, auch verfreut und krank, ist die, wenn die Objektwahl unzureichend in Richtung auf genitalen Sex mit dem endlichen Ziel der Reproduktion des eigenen Stammes, Gattung und so weiter geht. Das ist die Zentrierung. Adorno, in Variationen dazu, wenn ich noch ein paar Minuten Zeit bekomme, ja, ich habe ein paar Minuten noch Zeit, bekomme, man kann sagen, die allgemeine Sicht von Adorno auf die Freudsche Psychoanalyse. Erstens sagt Adorno, es ist eine große Leistung von Freud, dass er die sogenannte organische Struktur der Seele zerstört hat, also sie zerlegt hat, auseinandergelegt hat. Das ist das, was am 10. Mai, auch in Freiburg, 1933, der vierte Rufer bei der Bücherverbrennung genau formuliert hat, gegen die Zersetzung der deutschen Seele, wir übergeben die Bücher von Sigmund Freud dem Feuer. Genau dieser Punkt ist es, die Zerlegung der Seele. Das zählt Adorno, sagt er, zu seinen größten Verdiensten und damit die Einsicht in das Wesen der Verstümmelung, will sagen, dass nur bestimmte Triebelemente zur Entwicklung gekommen sind und vieles Verzicht, Versagung und damit zur Herausbildung oder zur Verstärkung von Aggression. Nächster Gesichtspunkt, Allgemeinbetrachtung. Er sagt, Freud gehört und seine Größe bestehe darin, dass er wie alle radikalen bürgerlichen Denker, wie alle radikalen bürgerlichen Denker, dass er solche Widersprüche, nämlich hier zwischen Lust und Zwang, zwischen Wunsch und Befriedigung, zwischen Über-Ich und Es, unaufgelöst stehen lässt, also Lustprinzip versus Realitätsprinzip, unaufgelöst stehen lässt und es verschmäht, systematische Harmonie vorzugeben, wo die Sache in sich selber zerrissen ist. Weil alle bisherige Kultur, alle bisherige Zivilisation bislang auf Triebverzicht aufbaut. Bisher. Wie es sein wird, sieht man nicht. Und fügt er weiter hinzu in der allgemeinen Betrachtung, sozusagen in der Mikroanalyse, Freud, und da sagt er zunächst, hat ebenfalls den Expansionsdrang des Spezialisten. Das kennen wir heute bei den Hirnforschern. Also der Versuch sozusagen, alles unter die eigenen wissenschaftlichen Entdeckungen zu subsumieren und zu monopolisieren. Freud, der schließlich die Soziologie als angewandte Soziologie verstanden wissen wollte, Zitat Adorno, Freud, der schließlich die Soziologie als angewandte Psychoanalyse verstanden wissen wollte, ist paradoxerweise in den innersten psychologischen Zellen der Gesellschaft gestoßen. Also er wollte nur Psychologie machen, hat aber zeigen können, fast wider Willen, dass in den innersten Zellen, im Unbewussten, also in den kleinsten Regungen, sehr, sehr viel Form von Gesellschaft steckt. Aufgrund eben des Elemente des Inzestverbots, das sind eigene Vorträge, muss man aber dann mit Lévi-Strauss machen, des Inzestverbots, eine der innersten Zellen, Verinnerlichung des Vaterimago, was sich da entwickelt hat, nachdem der Vater der bürgerlichen Autorität zusammengebrochen ist, ist wenig erforscht, und primitive Hordenformen. Von Adorno vor 50 Jahren geschrieben und Freud nochmal 50 Jahre davor, sozusagen die männlichen Rudelbildungen. Ein Kapitel für sich, dass da ein bisschen auch was mit Partialtrieben zu tun hat und mit Zivilisationsleiden, Leidensdruck, ohne Frage. Er fährt dann fort, unter den Einsichten von Freud, die wahrhaft auch in Kultur und Soziologie hineinwirken, scheint mir eine der tiefsten die, dass die Zivilisation ihrerseits das Antizivilisatorische hervorbringt und zunehmend verstärkt, das ist der wichtigste Satz aus der Freud-Rezeption, Adorns Freud-Rezeption, das Zivilisatorische in der Art, wie es bis heute organisiert ist. Sie haben die Innenseite der Dialektik der Aufklärung. Also die sozusagen psychologische Seite der Dialektik der Aufklärung. Und sagt, das war ihm nur möglich als bürgerlicher Denker, weil er einen ausgesprochen kalten Blick gehabt hat. Keinen sentimentalen. Ich zitiere, das ist aus der Dialektik der Aufklärung und das andere aus dem Aufsatz Soziologie und Psychologie, zunächst der erste, jene finsteren Denker nennt er, Freud führt er zu den finsteren Denkern, die sich auf die Schlechtigkeit und Unverbesserlichkeit der Menschen versteifen und pessimistisch die Notwendigkeit von Autorität verkünden, Freud steht darin neben Hobbes, Mandeville und Desaades, lassen sich nicht als Reaktionäre bequem abfertigen, sondern sie demonstrieren, diese radikalen bürgerlichen Denker, wie der bisherige Zustand der Vergesellschaftung und Zivilisierung und Kultivierung gelaufen ist. Bisherige Zustand. Und jetzt ist bei Adorno so, dass er, und völlig zu Recht, bei Freud eine Invariantenlehre in der Anthropologie. Der Mensch ist so gebaut, einfach dank der Biophysis, das war auch sein Traum von der Chemie, die das erläutern könne, und man kann sozusagen Gesellschaften so einrichten, dass die Sublimierung verbessert wird und die Triebunterdrückung gemildert wird. Das ist so etwa sozial-liberal-grüne Reformen in der Schule. So muss man sich vorstellen. Ja? So, also Freud für kleine Schulreformen. Aber eine im Grunde statische Anthropologie, und hier ist die Differenz von Adorno zu Freud, dass wir heute noch nicht wissen, was anthropologisch möglich ist. Da kann sich Adorno, bezieht sich auch auf den Marx, der ökonomisch-philosophische Manuskripte, es ist eben nicht raus, welche Möglichkeiten der Mensch bei veränderten oder besseren gesellschaftlichen Verhältnissen hat, was er noch an Triebmöglichkeiten hat, wie das sich entwickelt. Nicht statisch, das ist aber viel näher bei Marx und nicht bei Freud. Und den Marx der Grundrisse der politischen Ökonomie über die Frage, Gesellschaften, die vom Standpunkt der Armut aus ihr Leben fristen müssen und vom Standpunkt des Reichtums aus und sozusagen der Entfaltung der Bedürfnisse. Marx ist ja ein Vertreter der Entfaltung der Bedürfnisse und nicht der Bedürfnisversagung. Und fährt dann noch an anderer Stelle in dialektische Aufklärung fort. Die privaten Laster sind bei de Sade und schon bei Mandeville, die Bienenfabel, die vorwegnehmende Geschichtsschreibung der öffentlichen Tugenden der totalitären Ära. Also man kann ja eben bei solchen Autoren wie Mandeville oder de Sade einiges lernen, was wird, was ursprünglich private Laster gewesen sind. Und dann kommt die Verschärfung, die nachdenklich stimmt, nämlich sofort in der Dialektik der Aufklärung, nämlich die Unmöglichkeit aus der Vernunft ein grundsätzliches Argument gegen den Mord vorzubringen. Das ist gewichtig, dieser Satz. Dies haben sie nicht vertuscht, sondern in alle Welt geschrien. Und das hat, so Adorno, den Hass entzündet, mit dem gerade die Progressiven de Sade, Mandeville und Nietzsche heute noch verfolgen. Schwergewichtiger Satz dabei in der Einsicht. Ich komme zum Schluss mit dem Lob der Psychoanalyse immer dort, wo sie nicht verbessert wird, nicht revidiert wird, wie in den nachfreudschen Schulen, sondern in dem Satz der Minima Moralia. Nur die Übertreibungen der Psychoanalyse sind wahr. Einzig die Übertreibungen, also da, wo sie radikal ist. Und da findet sich auch die Notiz in dem Aufsatz zur Soziologie und Psychologie. Am Widerspruch zwischen Soziologie, also die Gesellschaft untersucht, und Psychologie, die Mikrokosmen untersucht, am Widerspruch zwischen Soziologie und Psychologie krankt selbst die psychologische Therapie. Was immer sie beginnt, ist falsch. Das hört natürlich kein Therapeut gerne. Was immer sie beginnt, ist falsch. Was ist Ihre Antwort? Bitte? Wie wäre es richtig? Was ist Ihr Alternativvorschlag? Darauf verzichtet Adorno und ich erst recht, weil das hieß ja eine Utopie auspinseln. Wir können Verhältnisse nicht denken, die noch gar nicht Voraussetzung dafür sind. Nein, ich habe keinen Vorschlag. Man muss das zur Kenntnis nehmen, dass es eben so ist. Man muss sagen, gut, muss therapieren, muss aber wissen, dass Therapie an immer Anpassung an in Richtung auf Zivilisation als Selbstzwang. Mhm. Alle Therapie läuft darauf hinaus, dass man selber in der Lage ist, morgens aufzustehen, damit man nicht als depressiv verdächtigt wird. Mhm. Ja? So machen, aber wissen, dass es trotzdem nicht das Wahre ist, weil es nur das ist, was ist und noch nicht das Mögliche, das ich aber auch nicht nennen kann. Wenn er schon nicht nennen konnte, ich schon gleich gar nicht. Nein, das ist ja auch die Weigerung bei Marx, das Utopische wie im Bilderbuch auszumachen. Man muss auch mit der die Mathematik rechnet mit dem Unbekannten. Ich verlange das auch von Gesellschaftswissenschaften. Ich bin gleich am Ende. Nochmals speziell ins Partialtrieben. Da ist die Kritik am heimlichen Positivismus bei Freud eben auch auf die bestehende Gesellschaftsordnung als Fortpflanzungsordnung unter rigiden Familienverhältnissen. Das ist eigentlich der Punkt. Die Kritik daran, das Ganze in Biochemie zurückverwandeln zu wollen und das Sonderproblem der revidierten Psychoanalyse, wenn ich noch 5 Minuten kriege, ja, ich habe noch nicht mal die maximale ausgeschöpft. Man kriegt heute schon ein schlechtes Gewissen, wenn man länger als eine Viertelstunde redet. Aber ich kann mich auch selbst wegklicken. Also, Sonderproblem, die revidierte Psychoanalyse. Was heißt Revision? Heißt, Hintanstellung, wenn ich Eskamotierung durchstreichen der Trieblehre und sie ersetzen durch Kohuts Narzissmuskonzepte. Nichts gegen Narzissmus, gar keine Frage. Aber nicht die Ersetzung der Trieblehre durch die Narzissmuslehre. Oder wie es heißt, die Ich-Psychologie. Eine wahnsinnige Überschätzung, sagt Adorno, des Ichs. Ich überschätze es schon noch, also in meinem Alter überschätzt man das Ich überhaupt nicht mehr. Und sagt in der Beobachtung seiner Exilzeit in den USA, verweist auf den Film, der eigentlich die Psychoanalyse, aber die verwässerte, populär gemacht hat. Da er irgendein Vater ist immer und irgendeine Inzestschwester ist immer im Kino tätig. Aus Freud wurde ein fades Volksnahrungsmittel bereitet. Und so geht das im Kino zu. Er wird heute zum bloßen Efficiency-Expert des Innenlebens. Also zum Effizienzsteigerer des Innenlebens. Da haben Sie das Faktum der Verhaltenstherapie. Das Leben lebt nicht. Bei Adorno ein Votum nicht für das Leben. Das Leben lebt nicht, sondern für das Lebendige. Also ein Votum für die Partialtriebe. Und die nicht ihre Verpönung. Wohl wissend, dass sie auch in Perversionen umschlagen können. Das Lebendige gegen das Tote in uns, gegen das Erstarrte. Ein Votum, dem Es auch sein Recht zu lassen. Mit dem Zitat ende ich dann. Versagung, sagt er, dass bei Freud die Zentralkritik an Freud, jetzt nicht als Individuum, sondern an der Psychoanalyse, selbst da, wo sie groß ist, dass sie in Wahrheit das Realitätsprinzip affirmiert, indem sie das Realitätsprinzip über das Lustprinzip stellt. Eindeutig. Ich zitiere ihn gegen Schluss. Einerseits, sagt Adorno, gilt der Psychoanalyse Libido als die eigentliche psychische Realität. Die Libido, nicht dieser Fond an Lustvollem. Versagung gilt der Psychoanalyse, weil sie zur Krankheit führt, als negativ. Freud. Aber andererseits nimmt sie die Zivilisation, welche die Versagung erzwingt, die bisherige, wenn nicht geradezu unkritisch, so doch resigniert hin. Das ist der Positivismus. So ist es eben und da kann man nicht viel machen. Ohne das Realitätsprinzip selber einer rationalen Prüfung zu unterziehen. Was heißt denn Realitätsprinzip? Was heißt es denn? Wo die Grundlagen laut Max Weber, und da hat er recht, der kapitalistischen Rationalität irrational sind. Fast religiös. Und was ihm wünscht, wäre Potenziale einer besseren, nochmal zu Ihnen jetzt, Potenziale einer besseren Einrichtung der Gesellschaft, aber mehr weiß er auch nicht, ist auch klug genug zu sagen, die eine solche wäre, in der das Viele, auch der Partialtriebe, ungefährdet und friedlich miteinander existieren könnten. Also statt die eine Identität, sozusagen eine Monokultur, nicht? Diese, das Viele, also in diese Richtung. Wenn Sie wollen. So habe ich die Frage verstanden. Ich habe einen Buch dafür. Bitte? Sie interessiert. Ja, also in diese Richtung. Das ist die Liebe, denke ich. Wenn man das alles annimmt und sich freut des Lebens, dass es doch so ist, dann ist es, glaube ich, schon ein großer Schritt. Und das Leben genießen zu können. Ja, und er verlangt, also Adorno noch einmal, dass es einen glücklichen Geruch gibt, der uns später dann als verpönt erscheint. In der Kindheit, wir lernen ja das, was hässlich schmeckt, nicht? Was man nicht riechen kann. Das wissen wir ja, dass das kulturell massivst überformt ist. Und wenn Sie eine gute Arbeit schreiben wollen, dann fragen Sie sich aus psychoanalytisch-adornetischer Sicht, warum die eminente Verbreitung von Duschgel? Ja, wir sind mitten im Thema. Das ist sozusagen die Nivellierung der Gerüche. Ja. Für Männer weiß ich schon, was es da für Sorten gibt dabei und welche, wo man was hinspritzen muss. Und alle riechen gleich wie von Müller oder DM. Ja, das ist damit gemeint. Wenn Sie es nachlesen wollen in einem Buch, das ist sehr geschätzt, nicht nur von mir, ist Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, die Erinnerung an die Kindheitsgerüche und all dies, was uns ausgetrieben, wörtlich ausgetrieben worden ist. Ja? Ausgetrieben worden ist. Und im Letzten sagt er, wir haben eine domestizierte Vielheit der Partialtriebe, die Analyse der Verstümmelungen, und sie suchen sich einen besseren Referenten, jedenfalls da qualifizierter als ich, nämlich an dieser Stelle seine Aufschlüsselung, ich meine Gerhard Scheidt, die Aufschlüsselung des Jazz. Dort dürfen im Regressiven kurzzeitig stets die Partialtriebe, die falschen Noten, die Dirty Notes, ja, für sich selber springen, werden dann aber wieder in den Ordo gebracht, in die Ordnung gebracht, insofern, dass sie domestizierte Partialtriebe, das nennt man Improvisation, lala klatschen Leute, der Drummer ist dran, dann kommt der Klarinettist, das nennt man dann Partialtriebe und Improvisation. Jeder tut seins, sind immer dieselben Noten, ein bisschen dirty, dann synkopiert, dann kommt der Bassist dran, und dann, das ist alles schön in die Reihenfolge gebracht dabei. Aber das lassen sich von dem von mir geschätzten Gerhard Scheidt besser erklären. Ich schließe. Die Konsonanzen, Dissonanzen am Schluss. Konsonanz mit Freud, orthodoxe Trieblehre. Gar keine Frage. Die Macht des Unbewussten, zweitens, gar keine Frage. Die Eigenmacht, also des Verdrängten. Die Diagnose der Triebschicksale während der Sozialisation, die verschiedenen Phasen der Triebschicksale. Da fällt auch der Satz in der ästhetischen Theorie, was ist das Böse für Adorno? Das wahrhaft Böse ist die Unterdrückung der Natur. Das ist der Begriff des Bösen bei Adorno. Sehen Sie also, was den Partialtrieben angetan wird. Die Psychoanalyse, auch noch Konsonanz als kritische Selbstbesinnung. Bei anderen Leuten kann ich immer alles sehen, schon Jesus wusste schon nicht, den Splitter im Auge des anderen sieht man leicht, aber den Balken im eigenen nicht gerne, will man schon gar nicht sehen. Die Dissonanzen, Affirmation des Realitätsprinzips, das heißt die Affirmation der bisherigen Geschichte als Naturgeschichte, der bisherigen Weltgeschichte als Naturgeschichte. Die invariante Lehre der Anthropologie im Unterschied zum Marx hier. Die Fixierung aller Sexualität im Grunde auf genitale Sexualität im Sinne der Fortpflanzung der Gattung. Das heißt die Vielheit, Auflösung der Vielheit zugunsten der Primats der Einheit, nämlich die Identität des Fortpflanzungstriebs. Die Verbannung der Partialtriebe in die Unterwelt der Perversionen, das ist jetzt meine Welt, in die Unterwelt der Perversionen. Und die Funktionalisierung der Partialtriebe als bloß lizenzierte Relikte aus der Kindheit im Bereich der Vorlust. Damit Kinder kommen, ist der Kuss erlaubt, übertreibe. Ja? Dort. Aber nicht ihr Eigenwert und die Darstellung des Ichs als eine Form von Herrschaft. Verlängerte Herrschaft ist über ich und jetzt die Herrschaft über sich selber. Ich schließe, die Paradigma der Partialtriebe können Sie übersetzen in eine, wenn jetzt hier Linguisten sind, die könnten das besser als ich, in eine Artikulationslehre, in eine Lautlehre, nämlich und damit Zusammenhang von Sprache und Musik. Im Deutschen gibt es ganz wenig Laterallaute. Das sind die, in Franken wird es ein bisschen anders gesprochen. Das ist das L. Müssen wir mal selber probieren. Wenn wir jetzt eine Therapiegruppe hätten, aber wir brauchen ja keine, da kann man das L, den Gaumen mal nach oben tun, oberen Teil des Gaumens, wo das L ist. Ne? Ja, und das L. Das nennt man einen Laterallaut, gibt auch Lateraldenken und der heißt auch Liquidlaut, das Flüssige. Ich sprach ja am Anfang vom Zeudersee, das L im Bereich des Flüssigen. Libido ist sowas, Lutschen ist sowas, Lecken, Lallen, Locken, Lispeln, Lippe, bei einem bleibe ich stehen, gleich noch. Liebe kennen wir, Leidenschaft, Laster, Luxus und natürlich die Sublimierungsform für Sexualität, der Link. Wenn sonst keine Konnektivität, dann wenigstens der Link. Aber ich bleibe einen Moment noch stehen. Sie kennen den Mann, der als erster Kommissar nicht geraucht hat. Kojak. Der hatte eine Glatze. Ich rede jetzt nicht über Testosteron. Keine Sorgen. Was hatte der im Mund? So ist es. Ein Lolli sozusagen. Den Lolita-Ersatz. Ja, wenn Sie so wollen. So. Den Lolli. Einer der interessantesten Figuren. Wenn Sie eine Promotion schreiben, schreiben Sie über den Kojak im Lichte von Freud und Adorno. Sie kriegen einiges heraus in Sachen Lust. Und damit habe ich jetzt aber wirklich genug geredet. Darf eine rauchen? Lutsche habe ich nicht dabei, für alle Fälle wegen der Bronchien im Bonbon, aber ich gehe auf Lutsche.